Aber das Bedeutsamste bleibt doch, dass diese Typen nichts Schematisches an sich haben. Dass sie nicht die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit unterdrücken, sondern dass im Gegenteil dieser Persönlichkeit Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen worden sind, wie sie in solcher Fülle in früheren Zeiten nicht denkbar waren. In der Erkenntnis der besonderen Verantwortung des Jugendführers und durchdrungen von dem Bewusstsein, dass nur solche Personen mit innerer Berechtigung deutsche Jugend führen dürfen, die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllen können, beabsichtige ich, die endgültige Zulassung zu den höheren Jugendführerämtern von einer Prüfung abhängig zu machen, die von einer besonderen Kommission der Reichsjugendführung abgenommen werden wird. Die Zulassung zu dieser Prüfung wird von einer mindestens dreijährigen Ausbildungszeit abhängig gemacht werden, wovon 2 Jahre in der praktischen Jugendarbeit, das heißt in diesem Falle in der aktiven Führung von Einheiten der Hitlerjugend, verbracht sein müssen und 1 Jahr auf besonders dazu bestimmten Führerschulen. Der nationalsozialistische Jugendführer, der seine ganze Arbeit ausschließlich in den Dienst der Jugend gestellt hat, übt einen Erzieherberuf aus. Er hat nicht nur seine Berufspflichten, er hat auch seine Berufsehre. Er steht gleichberechtigt neben allen anderen Volksgenossen, die sich in langjähriger Ausbildungszeit die Voraussetzungen zur Ausübung ihres Berufes erworben haben. Gerade der Jungbandführer und Bandführer der Hitlerjugend und die Gauführerin des BDM haben sämtlich nach langer Lehrzeit und erst nach vielen Bewährungsproben das Recht zur Ausübung ihrer Führertätigkeit erhalten. Sie sind ausnahmslos nicht Menschen, die deswegen Jugendführer sind, weil sie in anderen Berufen versagt haben, sondern sie haben in fast allen Fällen einen anderen Beruf, in dem sie früher mit Erfolg tätig waren. Entsagt, weil sie im Amt des Jugendführers und der Jugendführerin ihre noch größere Berufung empfanden. Sie sind ein neuer deutscher Erzieherstand, der in kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Lehrerstand bestrebt ist, die ihm vom Schicksal gestellte Aufgabe der weltanschaulichen Erziehung des kommenden Deutschlands zu lösen. Die hier versammelte Führerschaft der Jugendbewegung unseres Führers Adolf Hitler hat also keine unbeschwerte und leichtfertige Vorstellung von ihren Aufgaben und Pflichten. Sie steht voll Ehrfurcht und tief durchdrungen von all dem, was von ihr gefordert wird vor ihrem Werk. Auch scheut sie keine Kritik. Im Gegenteil, wir wünschen und fordern sie, wenn sie derart ist, dass wir mit ihr vorwärts kommen können. Allerdings verbitten wir uns eine Kritik, die jene Grundprinzipien antastet, die uns der Führer gegeben hat und die unsere Jugendbewegung zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wer heute noch an den Grundsatz Jugend muss von Jugend geführt werden herumnörgelt, beweist damit nicht seine Befähigung zu aufbauender Kritik, sondern lediglich sein eigenes politisches Unverständnis. Denn die Hitlerjugend wurde nicht die größte Jugendorganisation der Welt. Trotz dieses Grundsatzes, sondern weil sie unerbitterlich an diesem Grundsatz festhielt. Man soll es uns daher nicht übel nehmen, wenn wir in Zukunft ungeduldig werden gegenüber Ansichten und Meinungen, die wir durch unsere Arbeit selbst längst widerlegt haben. Wir wissen genau, wie unzulänglich manches an unserer Arbeit ist und sein muss und sind dankbar für solche Ratschläge, die uns die Möglichkeit zu Verbesserungen bieten. Ein verantwortungsbewusster Kritiker an der neuen deutschen Jugendbewegung darf aber nicht den Fehler begehen, sein Recht zur Kritik aus sogenannten Erfahrungen herzuleiten, die er früher einmal in anderen Jugendbewegungen gesammelt hat. Die Neuartigkeit und Einmaligkeit der gewaltigen deutschen Jugendfront von heute versetzt selbst den erfahrensten Jugendführer von einst in eine völlig neue Lage. Die Hitlerjugend von heute ist weder die bündische Jugendbewegung von einst, noch hat sie etwas mit einem Pfadfinderchor oder einer Wehrjugendbewegung zu tun. Man muss sie mit ihren eigenen Augen sehen und sie verstehen. Ich brauche euch nichts Neues über die Bedeutung das Zeichen zu sagen, die ihr heute zu treuen Händen empfangen habt. Ich weiß, dass ihr die schwarzen Fahnen mit dem weißen Adler in Ehren tragen werdet. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland jemals eine Jugend gegeben hat, die mit solcher Inbrunst an ihrer Fahne hing wie ihr. Solange ihr das bewahrt, wird eure Tugend größer sein als eure Fehler. Und ihr werdet euch auch selbst nie ganz untreu werden können, wenn ihr diesem Tuche treu bleibt. Ihr habt das große Glück, das andere Jugend vor euch nicht gekannt hat. Ihr dient einer Fahne, in der alle Deutschen einig sind. Mochte früher eine Flagge des Bürgertums oder einer des Proletariats oder einer konfessioneller Banner der Jugend voranflattern, ihr habt ein Zeichen, das nicht nur das Hoheitszeichen einer einigen Jugend, sondern zugleich das Hoheitszeichen des einigen Reiches ist. Eure Fahne ist Deutschland. Das dürft ihr voll Stolz bekennen und habt doch kein Wort zu viel gesagt. Ein ungeheures Glück ist euch zuteil geworden. Haltet es fest, denn es wird nur dann bei euch bleiben, wenn ihr es immer von Neuem zu erobern versucht. Wir Deutschen haben unsere Einigkeit so schwer erkämpfen müssen, dass wir heute noch gar nicht begriffen haben, was sie für uns die Zukunft bedeutet. Wir waren zu uneinig und zu zerfallen, um es heute schon ganz fassen zu können, was es heißt, eine einige Nation geworden zu sein. Wir wissen nur, dass wir unser Herzblut jeden Tag für die Einigkeit opfern würden. Wir wissen nur, wir sind glücklicher, als wir jemals zuvor gewesen sind. Die Fahnen der Länder und Ländchen sind gefallen. Die Fahne des Führers weht über das ganze Reich. Sein Adler ist in den Bannfahnen der Jugend, wie in allen Hoheitszeichen der Partei und des Staates. So steht dies Zeichen über ganz Deutschland. Und ihr, die Jugend des neuen Reiches, dient in ihm dem Führer und seiner Nation. Wer aber eure Fahne beleidigt, beleidigt Adolf Hitler und sein deutsches Volk. Nicht mehr seid ihr wie einst eine vom Staat verstoßene, verfemte und verfolgte kleine Jugendgruppe. Nein, ihr seid selbst zum Staat geworden und gehört als Staatsjugend ebenso unlöslich zu ihm wie seine Beamtenschaft und seine Wehrmacht. Wir alle fühlen uns als Fahnenträger des Nationalsozialismus. Wir alle tragen mit der Fahne die Verantwortung. Wir alle arbeiten und leisten, um das Glück unseres Dienstes zu verdienen. Der große Rentner der Marienburg hat die Führerschaft des Ordens oft Kopf an Kopf hier sitzen gesehen. Die Führerschaft der Jugend, die sich heute hier zusammengefunden hat, ist nicht weniger gläubig und ihrem Ziel nicht weniger verschworen. Meine Kameraden, in eure Hände ist alles gelegt, was das Deutschland Adolf Hitlers an Hoffnung sein eigen nennt. In euren Händen haltet ihr nun auch seine Fahne. Möge das erhabene Symbol der Marienburg uns die Kraft geben, in Ehre vor Deutschland zu bestehen. Möge diese Burg uns lehren, in Zucht und Gehorsam, Treue und Selbstlosigkeit, die Gesetze unseres Ordens zu befolgen und so unserer Fahne würdig zu werden. Das geloben wir an dieser uns heiligen Stätte am 24. Januar 1935 im Gedächtnis an unseren kleinen Kameraden Herbert Norkus, der heute vor 3 Jahren einsam starb. Sein ewiger Geist segne unsere Fahnen.